Wirtschaft. Guten Tag, Herr Boss. Schönen guten Tag. Finanzminister Peer Steinbrück hat heute früh bei uns im Deutschlandfunk argumentiert, die Krise sei so außergewöhnlich, dass man die inländische Wirtschaft durch Mittel aus der Neuverschuldung stützen müsse. Ist das so oder ist das eine politische Schutzbehauptung? Die Rezession ist in der Tat eine so tiefe, wie wir sie noch nie erlebt haben in der Bundesrepublik Deutschland. Diese Rezession hat dramatische Konsequenzen für die Steuereinnahmen des Staates und auch für die Ausgaben, soweit es arbeitsmarktbedingte Ausgaben sind. Und dass die Defizite in Höhe schießen, ist ein ganz normaler Vorgang. Es kommt natürlich hinzu, dass eine Menge von Maßnahmen ergriffen worden ist, um dieser Krise entgegenzuwirken. Zu der aktuellen Lage gibt es eigentlich keine Alternative. Kann denn dieser staatliche Impuls zum Wachstumsanschub tatsächlich die Binnenkonjunktur stärken? Der Impuls, der gegeben worden ist, kann die Krise ein wenig abschwächen, aber letztendlich ist die Krise da. Wir müssen durch die Krise hindurch und wir müssen warten, bis sich die Finanzmärkte stabilisieren, bis sich die Bankensanierung letztendlich ergeben haben wird und bis sich auch die Weltkonjunktur wieder erholen wird. Aber bis dahin, sagen wir bis zum Ende des Jahres 2010, wird diese Krise wohl anhalten und erst danach wird es erforderlich sein, diese immense Neuverschuldung wieder zurückzufahren. Herr Boss, helfen Sie uns bei der Sortierung der verschiedenen Prognosen. Einige Experten setzen ja zurzeit schon darauf, dass die Talsohle bald durchschritten sein wird. Andere korrigieren dagegen ihre Erwartungen weiter nach unten. Zum Beispiel die OECD. Sie hat gerade bekannt gegeben, dass sie für Deutschland einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr um 6,1% erwartet, einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf bis zu 12%. Wo siedeln Sie Ihre Erwartungen an? Die deutsche Wirtschaft wird im laufenden Jahr voraussichtlich um 6% schrumpfen. Das ist mehr oder weniger Konsens bei allen Prognostikern. Und nach unserer Einschätzung wird sich die Konjunktur im Verlauf des kommenden Jahres allmählich fangen. Und möglicherweise sehen wir schon für das Jahr 2009 einen kleinen Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts. Der Arbeitsmarkt reagiert wie gewöhnlich verzögert auf die Konjunktur. Und die Verschlechterung am Arbeitsmarkt wird wohl anhalten bis Ende des Jahres 2010. Und es ist sehr gut möglich, dass wir dann eine Arbeitslosenzahl in der Gegend von 4,8, im schlimmsten Fall sogar von 5 Millionen erleben werden. Wann die Krise zu Ende sein wird, weiß keiner, aber irgendwann wird sie zu Ende sein und dann werden wir definitiv eine Rekordverschuldung im Haushalt haben. In welchem Umfang müssen dann Ausgaben zurückgefahren bzw. Steuern erhöht werden? Die Neuverschuldung des Staates insgesamt, also die des Bundes, der Gemeinden und der Länder, wird voraussichtlich hoch bleiben in den Jahren 2011, 12 und 13, obwohl in diesen Jahren die Wirtschaft wieder wachsen wird. Und es wird dann erforderlich sein, diese Neuverschuldung kräftig zu reduzieren. Das kann einmal auf der Ausgabenseite passieren. Das kann natürlich auch auf der Einnahmenseite passieren über Steuererhöhungen. Steuererhöhungen wären aber sicherlich der falsche Weg. Es wäre für die Entwicklung danach sicherlich wesentlich besser, wenn die Ausgaben des Staates gekürzt werden, sodass auf diese Art und Weise dann die staatlichen Finanzen wieder ins Ruder laufen. Herr Boss, haben Sie eine Schätzung, in welchem Maß dann die Ausgaben überhaupt gekürzt werden könnten? Eine solche Schätzung ist sehr schwierig, aber grob gesagt müsste es wohl so sein, dass die Ausgaben des Staates insgesamt in den Jahren 2011, 12, 13 überhaupt nicht steigen. Nur dann gibt es wohl eine realistische Chance, bei der Neuverschuldung dahin zu kommen, wo man hin will. Und man muss ja diese Neuverschuldung kräftig reduzieren, nachdem diese Schuldenbremse vor einigen Tagen beschlossen worden ist. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Klaus Zimmermann, ist heute sehr deutlich geworden. Im Münchner Merkur kritisiert er die Ankündigung von Steuersenkungen in Wahlprogrammen, wie sie ja beispielsweise die Union vorhat, deutlich. Er wirft der Politik Unehrlichkeit vor. Hat er recht? Die Steuersenkungen, die von der Union geplant sind, sind vergleichsweise gering. Sie sind ohne weiteres machbar, aber eine solche Senkung setzt wohl voraus, dass man bei den Ausgaben Eingriffe vornimmt. Wenn man die Ausgaben laufen lässt ohne spezifische zusätzliche Maßnahmen, dann wird es sehr schwierig sein, über eine Steuersenkung bei unveränderten Ausgaben das Ziel einer reduzierten Neuverschuldung zu erreichen. Aber möglich ist es ohne weiteres. weiteres. Nur Ausgabensenkungen sind ja nicht gerade bei Politikern beliebt. Ausgabensenkungen sind nicht beliebt. Vor allen Dingen im Bundeshaushalt kann man ja gar nicht alles kürzen. Da ist ja ein riesiger Bereich der sozialen Unterstützungen für die Kassen, die selber gar nicht mehr damit hinkommen. Da ist der Schuldendienst zu leisten. Wo kann man überhaupt kürzen? In welchem Umfang müsste das passieren? Das ist in der Tat so, dass der Zuschuss an die Sozialversicherung aufgrund der Beschlüsse der Vergangenheit kräftig steigen wird. Auch die Zinsen auf die Schulden, die vom Bund und anderen staatlichen Ebenen zu zahlen sind, werden wegen der gestiegenen Neuverschuldung kräftig steigen. Es wird mit Sicherheit auch so sein, dass die Löhne im öffentlichen Dienst wieder steigen, wenn auch nicht so rasch wie in der Vergangenheit. Es bleibt dann nach meiner Einschätzung vor allem der Bereich der Subventionen, bei dem man etwas machen kann. Diese Subventionen aller Ebenen sind gewaltig. Und wenn man politisch den Mut hat, dort einzugreifen, dann ist es meines Erachtens ohne weiteres möglich, die Neuverschuldung zu reduzieren. Und wenn man wirklich kräftige Einschnitte vornimmt, dann ist es auch möglich, die Steuern zu senken, die Steuern für alle zu senken. Politischer Mut ist gefragt. Auf der anderen Seite, wenn es nicht geschieht, ist dann der Staat irgendwann nicht mehr handlungsfähig vor lauter Schuldenlast? Die unmittelbare Folge einer dauerhaft höheren Verschuldung wäre, dass das Zinsniveau in der Wirtschaft hoch bleibt und dass auf diese Art und Weise die Investitionstätigkeit gebremst würde. Auch könnten die Löhne nicht so steigen wie sonst. Es wäre also dringend notwendig, diese Verschuldung wieder zurückzuführen. Allerdings droht so etwas wie ein Staatsbankrott bei weitem nicht. Alfred Boss, Konjunkturexperte des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Ich bedanke mich für das Gespräch. Bitteschön.